Kapitel 16. Opfer und Täter zugleich. Die Banken, Versicherer und reichen Investoren. Benko war es nicht alleine, so steht es geschrieben auf vielen brachliegenden Baustellen der Signa. An der alten Akademie in Münchens Neuhauser Straße hat jemand den Slogan Weiß auf Grau auf die Sichtschutzwände gesprayt. In der Wiener Maria-Hilfer Straße, wo der Rohbau des Luxuskaufhauses Lamar steht, bevorzog der Sprayer ein knalliges Rot. Wolfgang Peschorn sagt denselben Satz in seinem Palast unweit des Stephansdoms. Er ist der Präsident der Finanzprokuratur und führt damit knapp 60 Anwälte, die nun auch im Fall Signa die Interessen der Republik Österreich vertreten. Die Sprayer wie der Präsident beschäftigen sich mit den Folgen der Pleite. Sie fragen nach der Mitverantwortung von Politikern, von kreditgebenden Banken und Versicherungen, von leichtfertigen Gesellschaftern, Aufsichtsräten und Geschäftsführern der Signa. Denn ohne sie hätte Benko nie ein solches Luftschloss aufbauen können. Und sie fragen, was denn nun aus den vielen angeschlagenen Unternehmen und halbfertigen Projekten werden soll, die Benko Signa hinterlassen hat. Zum Beispiel, wer baut den Elbtower fertig? Und wer bezahlt dafür? Oder wie viele Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof mit wie vielen Beschäftigten werden überleben? Aber auch, finden sich für Luxuskaufhäuser wie das Lamar oder Areale wie die alte Akademie noch neue Investoren? Ein Blick zurück in das Deutschland der 1990er Jahre und den bis dahin größten Bau- und Betrugsskandal kann erste Hinweise geben. Der Bauunternehmer Jürgen Schneider, der Anfang 1994 etwa 170 Immobilien in Deutschland besaß, verfolgte ein ähnliches Geschäftsmodell wie René Benko. Er kaufte Gebäude in deutschen Innenstädten, renovierte sie aufwendig und verwandelte sie in erstklassige Büros und Luxuspassagen. Ging Schneider bei seiner Finanzierung über Bankenkredite ungleich grober vor als Benko und erfand ganze Etagen, um höhere Kredite zu bekommen, so sind die Schäden doch verblüffend ähnlich. Schneider hinterließ rund 5,5 Milliarden D-Mark Schulden und sehr viele Baustellen. Die meisten der Gebäude, von der Leipziger Mädler Passage bis zum Münchner Bernheimer Palais, wurden fertig gebaut, meist mit Hilfe der kreditgebenden Banken wie der Deutschen und der Commerzbank. Es dauerte aber oft viele Jahre, bis die Baustellen geschlossen werden konnten. Wer mit Jürgen Schneider nach seiner Haftzeit durch seine Paläste spazierte, erlebte einen zwar verarmten, aber selbstbewussten Mann. Schneider war stolz auf die renovierten Gebäude. Er sah sie als sein Vermächtnis an, auch wenn er sie nicht fertig bauen konnte. Dass letztlich vor allem die Banken dafür zahlten, allein die Deutsche Bank musste 500 Millionen D-Mark abschreiben, schien Schneider nicht weiter zu kümmern. Tatsächlich trugen die Banken wegen ihrer Leichtgläubigkeit eine erhebliche Mitschuld, wie das Frankfurter Landgericht feststellte. Deshalb kam Schneider mit einer Gefängnisstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten davon. Einige Bankenmanager wurden entlassen, Konsequenzen auf Vorstandsebene gab es jedoch genauso wenig wie strafrechtliche Folgen. Obwohl das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen feststellte, dass allein die Deutsche Bank in 15 Fällen gegen das Kreditwesen- und Hypothekenbankgesetz verstoßen hatte. Auch das Selbstbewusstsein des damaligen Deutsche Bank-Chefs Hilmar Kopper erlitt keinen Schaden. Stattdessen ging er in die Wirtschaftsgeschichte ein, als er im Zusammenhang mit offenen Handwerkerrechnungen über 50 Millionen D-Mark von Peanuts sprach und damit den Zorn der Normalverdiener erregte. Ganz abgesehen davon, dass bei René Benko die Unschuldsvermutung gilt, so unterscheiden den Fall Schneider und den Fall Signa vor allem 2 Punkte. Zum einen die Finanzierung. Schneider holte sich das Geld nur über Bankenkredite, Benko zusätzlich vor allem von Gesellschaftern sowie als Mezzanine von Versicherungen und Pensionskassen. Zum anderen die Unternehmenskonstruktion. Schneider war persönlich haftender Alleinunternehmer, Benko war bestimmender Gesellschafter in diversen Aktiengesellschaften und GmbHs und formal ohne operatives Amt. Aber es gibt auch einige verblüffende Gemeinsamkeiten. Neben dem ähnlichen Geschäftsmodell etwa das Wegducken vieler Verantwortlicher unter den Gesellschaftern und Kreditgebern. Nur der Chef des Schweizer Bankhauses Julius Bär, Philipp Rickenbacher, musste wegen schlecht besicherter Signa-Kredite in Höhe von 600 Millionen Schweizer Franken gehen. Die anderen Vorstände von Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen waren im Juni 2024 alle noch in ihren Ämtern